Erster die Erde und alles darauf gehört Gott. Auch die Welt und alle Menschen darauf gehören ihm. Zweiter, denn er hat die Erde auf Meere gebaut. Er hat sie auf Flüsse gegründet. Dritter, wer darf auf Gottes Berg gehen? Wer darf an seinem heiligen Ort stehen? Vierter, nur wer gute Taten tut und ein reines Herz hat. Wer nicht lügt und nicht falsch schwört. Fünfter, Gott wird diesen Menschen Gutes geben. Er wird ihnen helfen. Sechster, diese Menschen suchen Gott. Sie wollen Gott Jakobs finden. Siebten Tore, öffnet euch weit. Lasst den König der Herrlichkeit herein. Achter, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist Gott. Er ist stark und ein Held. Neunten Tore, öffnet euch weit. Lasst den König der Herrlichkeit herein. Zehnter, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist Gott, der Herr der Heere. Er ist der König der Herrlichkeit.